Der Vortrag heute wird sich um die Kritik des Bildungssystems und die Bildungskrise der Gegenwart drehen. Dabei habe ich den Begriff Bildungskrise ganz bewusst gewählt, da er so ein bisschen, also zumindest bei Leuten mit pädagogischem Background, provokant rüberkommt. Es ist immer so ein bisschen, ja, man wird immer hellhörig, wenn jemand von einer Bildungskrise spricht und man denkt sich, okay, ja, wieso Bildungskrise? Es steht doch eigentlich ganz gut um die Bildung. Ich werde aber heute mal einen relativ anderen Weg einschlagen und nicht versuchen, den Begriff Bildungskrise an PISA-Studien oder Ähnlichem festzumachen, sondern mit ein paar anderen Methoden. Was ich mit dem Vortrag nicht möchte, ist zu sagen, dass die Bildung heute schlechter ist als früher. Oder was irgendwie das Gleiche ist, dass früher eben alles besser war. Ich möchte einfach nur aufzeigen, dass die Qualität von Bildung wesentlichen Einbußen unterworfen ist, wie ich meine, die sogar früher schlimmer waren als heute. Ja, der Vortrag findet im Rahmen einer Reihe statt, die sich kritisch überhaupt mit Pädagogik auseinandersetzt, organisiert von der Gruppe Divergenz, die man auch im Internet finden kann. Da findet man auch so aktuelle Stellungnahmen, Themen, denen das interessiert. Ich werde relativ viel Literatur heranziehen, von Kant über die deutschen Klassiker, über den Philosophen Adorno, die Frankfurter Schule, bis hin zu aktuellen Publikationen von verschiedenen Uni-Professoren. Ich werde, wie gesagt, versuchen, es auf eine andere Weise zu machen, als das vielleicht viele von Ihnen und euch aus Tagungen, Weiterbildungen oder Schulen gewohnt sind. Später im Vortrag werde ich dann versuchen, meine Thesen mit so ein paar Statistiken zu untermauern, damit es neben der literarischen Seite auch noch eine angemessene empirische Qualität bekommt. Der Vortrag ist gegliedert jetzt in eine kurze Einleitung. Dann werde ich so ein bisschen auf die Dialektik, also die Widersprüchlichkeiten von bürgerlich-kapitalistischer Vergesellschaftung eingehen. Also einerseits die Möglichkeiten, andererseits die Probleme erörtern. Dann komme ich auf die Denker der bürgerlichen Gesellschaften und deren Hoffnungen und Ziele zu sprechen. Das werden vor allen Dingen Schiller, Goethe, Lessing sein, also die dann sich im Zeitalter bürgerlicher Gesellschaft damit beschäftigt haben, ja, wie ist der Mensch zu erziehen, welche Ziele haben wir, was für eine Gesellschaft wollen wir sein. Dann komme ich auf das Dementi des bürgerlichen Glücksversprechens, also praktisch die völlige Zerschlagung jeglicher Hoffnungen durch den Nationalsozialismus. Dann werde ich auf die Qualität und die Form der Aneignung von Bildung eingehen, also wie passiert das heute, wie geschah das früher und wo sehe ich da die Probleme. Dann komme ich zur eigentlichen Kritik des Bildungssystems und seiner Grundlagen und daraufhin anknüpfend zur Bildungskrise der Gegenwart, die ich wie gesagt nicht an der PISA-Studie festnageln werde. Und dann werde ich auch, um nicht nur irgendwie negativ rüberzukommen, so ein paar Perspektiven aufzeigen, die einem in der Pädagogik doch bleiben. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass wir in Deutschland im weltweiten Vergleich ein sehr gutes Bildungssystem haben. Die körperlichen Strafen sind flächendeckend abgeschafft. Der Zugang zu Bildung hat sich in den letzten Jahrzehnten weiterhin verbessert und man orientiert sich im Großen und Ganzen immer mehr am Humboldtschen Bildungsideal, also dass man ein autonomes Individuum erziehen möchte. In anderen Teilen der Welt sieht es noch ganz anders aus. Wie wir letzte Woche im Vortrag von Thomas von der Ostensacken zum Beispiel gehört haben, in der arabischen Welt sind körperliche Strafen noch an der Tagesordnung. Die Menschen werden nicht zu autonomen Individuen, sondern größtenteils zu Untertanen erzogen. Und obwohl es in der arabischen Welt auch natürlich jetzt zunehmend Diskussionen über das Thema gibt, wie sollen Kinder und Jugendliche erzogen werden. Anhand einer Studie, die das Leseverhalten zum Gegenstand hat, das ist Englisch, aber ich werde es gleich übersetzen für die, die jetzt nicht so fit im englischen Gebiet sind, lässt sich auch ein klarer Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, der arabischen Welt, dem Nahen Osten und unserer westlichen Welt erkennen. In dieser Studie, die herausgegeben wurde von der Arab Fraud Foundation, hat eine Debatte entfacht in der arabischen Welt im Hinblick darauf, wie die Jugend im Leseverhalten denn zu fördern sei. Das stand im vierten jährlichen Bericht über kulturelle Entwicklung und er wurde im Januar veröffentlicht. Und darin steht, dass die Kinder in arabischen Ländern durchschnittlich 6 Minuten jährlich lesen. Also wirklich sehr wenig. Und im Vergleich zu Kindern in der westlichen Gesellschaft, die lesen durchschnittlich 12.000 Minuten im Jahr. Also ein gravierender Unterschied. Außerdem ging aus dem Bericht hervor, dass Menschen im arabischen Raum, also Erwachsene, im Durchschnitt eine Viertelseite von einem Buch jährlich lesen, während im Vergleich dazu Amerikaner 11 Bücher, Briten 7 Bücher und die Deutschen durchschnittlich 6 Bücher im Jahr lesen. Aber auch in Deutschland gibt es zum Beispiel einen Anteil von 15%, der angibt, überhaupt keine Bücher zu lesen. Also da gibt es auch nochmal Unterschiede in der jeweiligen Gesellschaft. Also das zeigt, dass in Deutschland, allgemein im Westen, doch relativ viel richtig gemacht wird, die Bildung betreffend, wenn man sieht, dass hier die Jugendlichen halt zumindest relativ viel lesen. Ja, in Deutschland steht es also vergleichsweise erstmal ganz gut um die Bildung. Dennoch möchte ich heute eher weniger die guten Seiten beleuchten, als die Kritikpunkte erörtern, die es trotz aller Verbesserungen meines Erachtens nach weiterhin gibt, wie zu beweisen sein wird. Das auf den ersten Blick relativ paradox, also widersprüchlich erscheinende Phänomen, dass die Bildung zwar quantitativ, also vom Umfang her zunehmend scheint, also es gibt Bildungszugänge für alle, die Lehrpläne sind relativ breit gefächert, aber die Qualität scheint abzunehmen und dieses Problem wird auch zunehmend in konservativen Kreisen diskutiert. So publizierte zum Beispiel die Konrad-Adenauer-Stiftung in diesem Jahr eine Studie, die dieses Thema dieser abnehmenden Qualität von Bildung zum Gegenstand hatte. In der Zeitschrift Die Welt erschien ein Artikel zu dieser Studie, aus dem ich jetzt zu Beginn mal zitieren möchte. Dort heißt es: Auf den ersten Blick ist es um die Bildung in Deutschland gut bestellt. Inzwischen haben 53% der Schulabgänger eine Studienberechtigung. Das einst elitäre Gymnasium ist zur beliebtesten Schulform avanciert. Und Jugendarbeitslosigkeit liegt mit 7% auf einem erfreulich niedrigen Niveau. Doch die positiven Zahlen täuschen. Wie eine der Welt vorliegende Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung zur Studierfähigkeit und Ausbildungsfähigkeit zeigt, wurde die politisch gewollte Inflation der Bildungsabschlüsse mit einer dramatischen Absenkung der Anforderungen erkauft. Also dass man sagt, die Jugend hat zwar relativ gute Abschlüsse, aber die sind dadurch bedingt, dass eben die Anforderungen gesenkt werden. Das wird natürlich jetzt noch zu beweisen sein und darauf möchte ich jetzt eingehen, aber es zeigt sich halt schon mal, dass diese Thematik auch in konservativen bürgerlichen Kreisen durchaus diskutiert wird und dass es jetzt kein originär linkes Thema ist oder so, Kritik am Bildungssystem zu üben. Im Ankündigungstext zu dem Vortrag steht auch ein Zitat, mit dem ich jetzt in meinen Vortrag so richtig einsteigen möchte. Und zwar: Eine Lernkultur, die auf Angst aufbaut, macht aus kleinen, wissbegierigen Kindern in kurzer Zeit Schüler, die sich fragen, wie man die Schule heil übersteht. Kajo Kurzbach schrieb das 2008 schon im Deutschlandfunk und damit riss er einen wesentlichen Kritikpunkt an, den ich auch jetzt im Vortrag ein bisschen näher erläutern möchte, nämlich, dass den Menschen die Voraussetzung zur Bildung im Namen der Bildung eigentlich geraubt wird. Doch entgegen des Verweises, also der Autor verweist dann darauf, dass es vor allem an der Lernkultur liegt, also wie in Schulen gelernt wird, dass den Schülern die Neugier und die Wissbegierde geraubt wird oder genommen wird, möchte ich heute darauf verweisen, dass das Problem sich nicht in dem Begriff von Lernkultur allein erschöpft. Vielmehr ist es ein Problem, das sehr fundamental in unserer Gesellschaft verankert ist, nämlich in der ökonomischen Konstellation, also in der Art, wie unsere Gesellschaft konzipiert ist. Der Mensch wird relativ zugerichtet, um sich in einen Zivilisationsprozess zu fügen, also man nennt das heute kultiviert, oder nannte man auch früher schon kultiviert. Und wie Freud gezeigt hat in seiner Schrift, das Unbehagen in der Kultur, passiert diese Kultivierung natürlich nicht ohne irgendwelche Einbuße. Also Zivilisation verlangt immer vom Individuum natürlich Einbuße, vor allem die eigenen Triebregungen betreffend. Natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Bildung und ich würde behaupten, dass so wie die Welt eingerichtet ist, die Bildung bzw. die Voraussetzung zur Bildung maßgeblich erschwert. Und damit kommen wir so zum ersten Thema, das wird ein relativ abstraktes und auch ein geschichtlicher Abriss wird das drin sein, weil viele Menschen haben sich natürlich darüber schon Gedanken gemacht, wie Kapitalismus sich auf den Menschen auswirkt. Gemeint ist, dass die Welt unvernünftig eingerichtet ist. Also der Kapitalismus an sich ist ein unvernünftiges System, also die Herrschaft des Menschen über den Menschen. Es findet eine Spaltung der Gattung Mensch statt in zwei verschiedene Klassen, an welche die Menschen nicht nur physisch ausbeutet, sondern auch psychisch verfaulen lässt. Hegel, ein relativ berühmter Staatswissenschaftler seiner Zeit, diagnostizierte dieses Phänomen der geistigen Verelendung des Menschen aufgrund der Bedingungen der kapitalistischen Produktion bereits relativ früh im 19. Jahrhundert in seinem Werk Grundlagen der Philosophie des Rechts. Er schrieb, die Arbeit wird immer stumpfer, es ist keine Mannigfaltigkeit darin, für die Berücksichtigung des Verstandes. Die Abhängigkeit der Arbeiter ist eine Folge der Fabriken. Sie verdumpfen den Geist in dieser Arbeit, werden vollkommen abhängig. Sie werden ganz einseitig und haben deshalb kaum einen anderen Weg, ihren Unterhalt zu gewinnen, weil sie nur in diese eine Arbeit versenkt sind, nur an sie gewöhnt sind. Sie werden so die allerabhängigsten Menschen und der Geist verstumpft sich. Karl Marx trifft die Gedanken Hegels dann später in seinen Werken nochmal auf, worauf ich jetzt aber nicht so eingehen will, weil das doch dann einen relativ großen Vorspann bedürfte nochmal. Bemerkenswert bei diesem Hegel-Zitat ist aber schon, dass er erkannte, dass diese geistige Verstumpfung sowohl Resultat als auch Voraussetzung der kapitalistischen Produktion ist, eigentlich ein Teufelskreis. Also dadurch, dass die Arbeiter in den Fabriken abstumpfen, einseitig werden und dann keinen anderen Weg mehr haben, ihren Unterhalt zu verdienen, wird wiederum diese Verstumpfung begünstigt, dadurch, dass sie halt wieder nur in diesem einen Feld arbeiten. Also sind dann auch wieder auf die Fabrik zurückgeworfen, weil sie halt in diesem Feld ausgebildet sind, in diesem Feld arbeiten und so ihren Unterhalt verdienen können. An dieser Stelle sei aber jetzt auch schon angemerkt, dass wir nicht mehr in Zeiten Hegels und auch nicht mehr in Zeiten von Marx leben und dass es heute ein bisschen, wenn nicht gar ganz anders ist. Also es ist nicht mehr so, dass wir in riesigen Fabriken arbeiten, also größtenteils sind die riesigen Fabriken in die kapitalistische Peripherie, also nach China oder Japan ausgelagert. Die harte körperliche Arbeit größtenteils auch. Der Arbeitstag hat heute keine 14 und keine 10 Stunden mehr, sondern 8, obwohl das auch relativ aufgeweicht wird, also Stichwort zum Beispiel flexible Arbeitszeiten oder so. Genau. Unsere Gesellschaft birgt trotz aller Problematik ein ganz wichtiges Fundament, welches zwar zu Zeiten Hegels auch schon bestand, aber nicht so ausgeprägt wie heute. Die Rede ist von der Möglichkeit, die die bürgerliche Gesellschaft bietet, über etwas nachzudenken, was über sich hinausgeht, also über etwas Besseres, über eine bessere Welt zu spekulieren, die der Gattung Mensch angemessen eingerichtet ist. Diese Möglichkeit des Nachdenkens, die für uns so selbstverständlich ist, eröffnet sich erst aufgrund der Tatsache, dass wir heute nicht mehr täglich den Überlebenskampf üben müssen, also dass wir nicht mehr um unsere körperliche Selbsterhaltung erstmal kämpfen müssen, sondern dass die Grundbedürfnisse im Großen und Ganzen recht ordentlich befriedigt werden und dass die Arbeit heute in aller Regel, so anstrengend sie auch immer noch sein mag, nicht mehr die äußerlichen körperlichen Ressourcen des Menschen abverlangt. Erst auf dieser Grundlage, dass die körperliche Existenz gesichert ist, kann der Mensch sich dann dem Denken hingeben. Also früher ist das gar nicht so möglich gewesen. Wie Schiller es schon schrieb, fürs Erste zeugt es von einer äußeren Freiheit, denn solange die Not gebietet und das Bedürfnis drängt, ist die Einbildungskraft mit strengen Fesseln an das Wirkliche gebunden. Erst wenn das Bedürfnis gestillt ist, entwickelt sie ihr ungebundenes Vermögen. Also Schiller erkannte auch schon, dass zuerst die Grundbedürfnisse befriedigt sein müssen, bevor man sich dann dem Denken hingeben kann. Es ist, trotz allem, dass wir nicht mehr in Zeiten von Marx leben, auch heute noch so, dass natürlich einem die Arbeit ganz schön die Kraft raubt. Also wer hat schon nach 8 Stunden Arbeit, Einkaufen, vielleicht noch Überstunden, vielleicht hatte man Stress auf Arbeit mit Kollegen oder mit sonstigen Arbeitsumfeld, dann noch die Energie, sich mal ein komplexes Buch zu nehmen, ein relativ abstraktes Werk, vielleicht von einem Philosophen, das zu lesen und nicht nur zu lesen, sondern auch noch drüber nachzudenken, es zu durchdringen, zu hinterfragen und sich kritisch anzueignen. Also darauf hat nach 8 Stunden Arbeit haben dann die wenigsten Leute dann mehr Lust drauf, würde ich behaupten. Objektiv gesellschaftlich produziert ist also auch weiterhin die subjektive Verfasstheit des Einzelnen, die die Einsicht in die Wahrheit oder die geistige Entfaltung stark einschränkt. Sprich, die kapitalistische Produktionsweise, die wir noch immer haben, nimmt dem Menschen immer noch einen Großteil seiner Muße, sich dem Nachdenken hinzugeben. Wenn auch nicht mehr in der gleichen Weise wie zu Zeiten Hegels und Marx. Ich möchte im Folgenden ein bisschen genauer betrachten, wie diese schlechte Einrichtung der Gesellschaft sich auf das Bildungssystem, auf das Schulsystem auswirkt. Und dazu möchte ich zunächst, um das zu verstehen, den Bildungsbegriff, den die Menschen früher hatten, die sich da natürlich auch große Gedanken dazu gemacht haben, zum Beispiel Humboldt, die ja eigentlich so die Urväter dieses Bildungsbegriffs sind, was die für einen Begriff von Bildung hatten, wie die sich vorgestellt haben, dass der Mensch zu bilden sei. Und da möchte ich vor allen Dingen auf die Denker der bürgerlichen Gesellschaft eingehen und ganz speziell auf Schiller, Goethe und Lessing, die hoffentlich allen im Begriff sind, zumindest schon mal gehört. Die Aufklärer und die deutschen Klassiker betrachteten die Bildung als Schlüssel zur Veränderung. Sie waren noch überzeugt von der geschichtsveränderten Kraft gebildeter Menschen. Goethe, Schiller, Lessing und andere verfassten ihre Schriften zu einer Zeit der Epochenwende. Also es ging von einer feudal-absolutistischen Gesellschaft, wo es noch einen Herrscher gab, hin zu einer bürgerlichen Gesellschaft, die dann doch, also wo es nicht mehr so diese direkte Herrschaft gab, wo es dann verschiedene Stände gab, die Herrschaft abstrakt vermittelt ist und wo sich dann doch die Menschen freier entfalten konnten als zu Zeiten des Feudalismus. Im Mittelpunkt der Ziele der Aufklärer stand die Glückseligkeit der Menschen, auch wenn es darum ging, die Menschen zu bilden. Also Glück hatte immer einen ganz hohen Stellenwert. Ist das eine Meldung? Ach so, gut. Auch die Wechselwirkung von Erziehung und Selbsterziehung war ein relativ zentraler Gedanke. Also es ging nicht nur darum, irgendwie Erziehung in den Menschen rein und dem irgendwas vorzugeben und reinzudrücken, sondern es ging auch darum, dass der Mensch sich selbst erzieht. Und diese Wichtigkeit der Selbsterziehung wurde auch immer wieder betont. Zum Beispiel bei Lessing, der das ganz gut auf den Punkt bringt, wie die Denker der Klassik sich Bildung vorstellten. Er schrieb, das große Geheimnis, die menschliche Seele durch Übung vollkommen zu machen, besteht einzig darin, dass man sie in steter Bemühung erhalte, durch eigenes Nachdenken auf die Wahrheit zu kommen. Lessing gab auch gleich mit an die Hand, was die Voraussetzungen dafür sind, dass es denn gelinge, den Menschen zum eigenen Nachdenken anzuhalten. Und er schrieb darauf, die Triebfedern dazu sind Ehrgeiz und Neubegierde. Und die Belohnung ist das Vergnügen an der Erkenntnis der Wahrheit. Goethe, Schiller und Lessing erkannten auch den enormen Stellenwert der sozialen Kommunikation untereinander für die Bildung des Menschen. Also sie betonten eigentlich konstant in ihren Werken, wo sie die Bildung tangierten, wie wichtig es ist, dass man sich streitet, dass man sich kritisiert und Argumente und Erkenntnisse miteinander abwägt. Also auch die Denker damals standen in regelmäßigem Briefkontakt, haben sich regelmäßig kritisiert und versucht zu widerlegen, haben Argumente miteinander ausgetauscht und ja, haben einfach viel miteinander geredet und dadurch, ja, reden macht schlau, war so die Devise. Mit dem vorhin erwähnten Epochenwechsel hin vom Feudalismus zur bürgerlichen Gesellschaft und der einsetzenden Aufklärung bestand tatsächlich erstmals geschichtlich richtig die Möglichkeit der Bildung des Menschen hin zu einem aufgeklärten, vernunftbegabten Wesen. Und die Vertreter der deutschen Klassik, die ich eben genannt habe, begriffen das sehr wohl und fassten das auch sehr optimistisch, geschichtsoptimistisch auf. Und Schiller schrieb zum Beispiel, unser menschliches Jahrhundert herbeizuführen, haben sich, ohne es zu wissen oder zu erzielen, alle vorhergehenden Zeitalter angestrengt. Unser sind alle Schätze, welche Fleiß und Genie, Vernunft und Erfahrung im langen Alter der Welt endlich heimgebracht haben. Also er sah das Zeitalter, was jetzt angebrochen war, das war das 19. Jahrhundert, als das Zeitalter, in dem der Mensch endlich die Initiative ergreift und hin zu einem vernunftbegabten Menschen erblühen konnte. Unter Bedienung, also er konnte sich dann natürlich dessen bedienen, was viele Denker vor ihm schon, zum Beispiel Sokrates, Aristoteles und viele andere, geschrieben haben. Auch Goethe und Lessing lassen in ihren Werken Geschichtsoptimismus und Geschichtsverständnis durchscheinen. Doch mit dem Eintreten dieser Möglichkeit der Bildung und Erziehung hin in eine freiere oder gar befreite Gesellschaft war ihr Ende auch schon verbunden, das werde ich gleich nochmal erklären. Auch dafür, also für die auftretenden Widersprüche in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, hatten die deutschen Klassiker schon ein sehr bemerkenswertes Gespür. Sie erkannten sehr früh die auftretenden Widersprüche und versuchten sich auch an Lösungsansätzen. Schiller schrieb zum Beispiel wieder mit Hinblick auf die Französische Revolution, die auch zu seiner Zeit stattfand, Hier Verwilderung, dort Erschlaffung, die zwei Äußersten des menschlichen Verfalls und beide in einem Zeitraum vereinigt. In den niederen und zahlreichen Klassen stellen sich uns rohe und gesetzlose Triebe dar, die sich nach unaufgelöstem Band der bürgerlichen Ordnung entfesseln und mit unlängsamer Wut zu ihrer tierischen Befriedigung eilen. Auf anderer Seite geben uns die zivilisierten Klassen den noch widrigeren Anblick der Schlaffheit und der Deprivation des Charakters, also Deprimation, sowas wie verkommen, verfaulen, Deprivation des Charakters, die desto mehr empört, weil die Kultur selbst ihre Quelle ist. Also Schiller beweist damit enormes Bewusstsein dafür, dass die Kultur, die Zivilisation, die Aufklärung nicht zwangsläufig zu einem befreiten, aufgeklärten Menschen führen muss, sondern er sah halt, dass gerade auch diese zivilisierten, kultivierten Klassen der Charakter sozusagen zu faulte, die sich in der Schlaffheit hingaben und dass die niederen Klassen praktisch barbarisch wurden. Genau, er reflektierte, dass die Kultur halt umschlug und daraus kein gebildeter Mensch hervorging. Die Vertreter der deutschen Klassik ahnten mindestens schon, dass das neue Zeitalter allem Optimismus zu trotze auch viele Widersprüche und Probleme mit sich bringen würde. Aber sie glaubten noch daran, dass der Mensch durch Erziehung und Vernunft all die Probleme in einem langen Prozess Fortschritt und der Veränderung lösen könnte. Und dieser Glaube wurde dann vollständig dementiert. Die Erwartungen und Ziele des Humanismus, die die Aufklärer noch hatten, wurden vollständig vernichtet, dementiert. Mit ihm auch das bürgerliche und kommunistische Glücksversprechen. Also Marx hat ja das Glücksversprechen von der Emanzipation des Menschen gegeben, die bürgerliche Gesellschaft mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. All diese Ideale wurden zerstört durch den Nationalsozialismus. Die fortschreitende Aufklärung und die weiterentwickelnde bürgerliche Gesellschaft führte nicht etwa zu einer Gesellschaft ohne Zwang, einer freien Gesellschaft oder freieren Gesellschaft oder zu einer Entfaltung der Freiheit überhaupt, sondern sie schlug um in Barbarei. Es fand keine positive Aufhebung des Kapital, also des Widerspruchs des Kapitalverhältnisses statt, sondern eine negative, also statt freier Gesellschaft gab es dann faschistische Barbarei. Herr und Knecht hatten in Deutschland einen gemeinsamen Feind, den Juden. Also Fabrikbesitzer und Arbeiter vereinten sich in ihrem gemeinsamen Feindbild, den Juden, und der war an allem schuld. Und Freud hat das schon sehr spitzfindig bemerkt, auch wieder in seiner Schrift Unbehagen in der Kultur, dass dieses faschistische Kollektiv so stark wurde, dadurch, dass es einen gemeinsamen Feind hatte, was ja vielleicht für uns jetzt keine neue Erkenntnis ist, aber es hält dann doch die Menschen sehr fest zusammen, wenn sie ein Feindbild haben, den sie aus ihrer Gemeinschaft raus bekämpfen können. Genau, der Klassenantagonismus, also der Widerspruch zwischen Herr und Knecht, war faktisch aufgehoben und es kam zu einem deutschen Aufstand des Konkreten gegen das Abstrakte. Das erörtere ich noch ganz kurz, weil das, glaube ich, ein bisschen kompliziert ist. Also mit anderen Worten, die Deutschen sahen sich selbst als die Guten, das gute Kapital, das schaffende Kapital, das heimatverbundene Kapital. Und die Juden, die waren die, die immer alles, das rassende Kapital faktisch, das böse, das wurzellose Kapital. Und genau das Ziel, was die Deutschen bestrebten, was auch Hitler ganz gut begründet hat, als er geschrieben hat, die Reichsmark ist letztendlich durch die Vernichtungslager gedeckt. Also das Ziel, was sie verfolgten, war die Krise des kapitalistischen Systems erstmal abzuspalten und zu vernichten. Also sie verorteten die kapitalistische Krise nicht systemimmanent, sondern im Juden. Die Juden waren praktisch schuld dafür, dass der Kapitalismus immer wieder Krisen hervorbrachte und sie sehnten sich praktisch nach einer bürgerlichen Gesellschaft ohne Krise und in dieser Logik dann praktisch ohne Juden und wollten dann dieses raffende Prinzip in Auschwitz vernichten. Diesen Umstand also, dass die Aufklärung nicht in eine befreite Gesellschaft sich vollzog, sondern in Barbarei umschlug, versuchten die Vertreter der Frankfurter Schule zu reflektieren und zu analysieren. Also Adorno, Horkheimer, Marcuse und Co. Vor allem genannt sei hier das Werk Die Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer, da sie die Problematik, also dieses Dialektische, dieses Umschlagen, schon zum Titel und zum Gegenstand hat. Angelehnt und auch resultierend aus den Überlegungen der Frankfurter Schule formulierte Adorno dann einen kategorischen Imperativ, angelehnt an den von Marx, der nun lautete: Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen, ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Also Adorno warnte damals schon dezidiert von Ähnlichem, sehr spitzfindig war, worauf ich heute auch jetzt nicht unbedingt eingehen will. Mit anderen Worten gesagt, gilt es auch im Stande der Unfreiheit, also deren Überwindung ja Marx als Zentrum gesetzt hat, also dass der Mensch alle Verhältnisse umstört, die ihn als geknechtetes, verachtenswertes und so weiter Wesen halten, also praktisch den Kapitalismus, umzuwerfen. Und Adorno sagt, auch im Stande dieser Unfreiheit, auch unter kapitalistischen Bedingungen, ist das Wichtigste, dass Auschwitz sich nicht wiederholt. Also dass es erstmal gilt, Schlimmeres abzuwenden, bevor die befreite Gesellschaft dann in Aussicht steht. Und konkret auf die Erziehung bezogen, schrieb Adorno, also er bezog diesen kategorischen Imperativ direkt auf die Erziehung in seiner Schrift Erziehung nach Auschwitz. Also er reflektierte, wie denn jetzt eine Erziehung einzurichten sei, nachdem die Barbarei stattgefunden hat, also nachdem Auschwitz stattgefunden hat. Er schrieb, die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher anderen voran, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen, noch zu sollen. Ich kann nicht verstehen, dass man mit ihr bis heute so wenig sich abgegeben hat. Sie zu begründen hätte etwas Ungeheuerliches, angesichts des Ungeheuerlichen, das ich zutrug. Dass man aber die Forderung und was sie an Fragen aufwirft, so wenig sich bewusst macht, zeigt, dass das Ungeheuerliche nicht in die Menschen eingedrungen ist. Symptom dessen, dass die Möglichkeit einer Wiederholung, was den Bewusstseins- und Unbewusstseinszustand der Menschen anlangt, fortbesteht. Jede Debatte über Erziehungsideale ist nichtig und gleichgültig diesem einen gegenüber, dass Auschwitz nicht sich wiederhole. Also er formuliert ganz klar, was Erziehung in erster Linie bewirken soll, nämlich eine Wiederholung von faschistischer Barbarei von Auschwitz zu verhindern. Das ist die allererste Forderung an Erziehung, die Adorno stellt. Und Adorno sagt auch ganz klar, die Möglichkeit, dass sowas nochmal passiert, besteht fort, dadurch, dass die Welt nach Auschwitz keine grundlegend andere geworden ist. Als wesentliche Konsequenz beschrieb Adorno in dieser Schrift in Anlehnung an Immanuel Kant, also einen wichtigen Vertreter der Aufklärung, dass die einzig wahre Kraft gegen das Prinzip von Auschwitz Autonomie wäre. Die Kraft zur Reflexion, zur Selbstbestimmung und zum Nicht-Mitmachen. Also nach ihm eine wahrhafte Erziehung zur Mündigkeit, zu einem autonomen Individuum. Adorno konstatierte in dieser Schrift weiter, ich registriere dabei nur, dass wahrscheinlich die Entbarbarisierung auf dem platten Land, also mit meinte das Dorf, noch weniger als sonst wo gelungen ist, und fügte an, ich gehe so weit, die Entbarbarisierung des Landes für eines der wichtigsten Erziehungsziele zu halten. Und das Problem, das Adorno damals sah, nämlich dass sich die Barbarei in provinziellen Gegenden weitaus hartnäckiger hält, kann man heute, denke ich mal, mit gutem Gewissen noch ebenso behaupten. Die Dorfgemeinschaften sind ein eingeschworenes Kollektiv, in dem man seine eigene Meinung als absolut setzt und sich nur noch gegenseitig versichert, sich aber um Himmels Willen nicht mehr kritisiert. Eine vernünftige Verständigung, geschweige denn ein Streitgespräch, sind von vornherein ausgeschlossen. Also im Dorf heißt es dann manchmal, wenn du nicht mitmachen willst, dann geh doch. Man will um jeden Preis so bleiben, wie man ist und sich bloß nichts sagen lassen von irgendwelchen Fremden, Politikern oder gar Intellektuellen. Jede Kritik wird sofort als narzisstische Kränkung erfahren und eine vernünftige Verständigung ist nicht mal mehr in Ansätzen möglich. Also meistens ist das natürlich eine relativ unzulängliche Verallgemeinerung, aber in den meisten Fällen ist das dann doch so. Doch darauf und auf die Auswirkungen dieser Dorfgemeinschaft und Ähnlichem gehe ich später nochmal ein, wenn ich dann auf die Bildungskrise der Gegenwart zu sprechen komme. Jetzt möchte ich erst noch ein anderes Problem erörtern, und zwar die Qualität und die Art der Aneignung von Bildung. Also wie passiert das? Wie bilden wir die Menschen heutzutage in den Schulen? Und sehr früh erkannten schon einige Dichter und Philosophen, dass nicht nur die Voraussetzungen zur Bildung, sondern auch der Gehalt und die Form der Aneignung der Bildung selbst durch die Verhältnisse beschädigt wurde. Nietzsche zum Beispiel schrieb in seinem Werk zum Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben folgendes, und das habe ich auch mal dran geworfen, weil es relativ lang ist und schwierig zu verfolgen. Unsere moderne Bildung ist eben deshalb nichts Lebendiges, weil sie ohne jeden Gegensatz sich gar nicht begreifen lässt. Das heißt, sie ist gar keine wirkliche Bildung, sondern nur eine Art Wissen um die Bildung. Es bleibt in ihr bei dem Bildungsgedanken, bei dem Bildungsgefühl. Es wird kein Bildungsentschluss daraus. Das dagegen, was wirklich Motiv ist und was als Tat sichtbar nach außen tritt, bedeutet dann oft nicht viel mehr als eine gleichgültige Konvention, eine klägliche Nachahmung oder selbst eine rohe Fratze. Im Inneren ruht dann wohl die Empfindung jener Schlange gleich, die Kaninchen verschluckt hat und sich dann still, gefasst in die Sonne legt und alle Bewegungen außer den notwendigsten vermeidet. Der innere Prozess, das ist jetzt die Sache selbst, das ist die eigentliche Bildung. Und damit wies Nietzsche auf ein grundsätzliches Problem hin, das bis heute durchzieht. Nämlich, dass sich nicht mehr intensiv mit dem jeweiligen Gegenstand befasst wird, dass man sich mit den jeweiligen Werken überhaupt nicht mehr auseinandersetzt, sondern es ist eher so ein oberflächliches Abhandeln verschiedener Thematiken, die oft nur angerissen werden, ohne jedoch wirklich darüber nachzudenken. Man ist zwar am Ende dann irgendwie vertraut mit den jeweiligen Theorien, aber die argumentative Herleitung derselben fehlt, also dadurch, dass man meistens nur die Resultate vorgeklatscht bekommt. Auf das Schulsystem bezogen bedeutet das, dass die Schüler zwar ein sehr quantitatives, also ein sehr umfangreiches Wissen haben, aber es an allen Ecken und Enden an Qualität mangelt. Die Inhalte sind klar vorgegeben, was der Lehrplan vorgibt, wird abgehandelt. Egal, ob die Schüler überhaupt geistig in der Lage sind, überhaupt die Voraussetzungen schon erfüllen, sich mit den jeweiligen Gedanken und Theorien auseinanderzusetzen. Also das, was die Vertreter der deutschen Klassik einforderten, nämlich, dass man die menschliche Seele in steter Bemühung erhalte, durch eigenes Nachdenken auf die Wahrheit zu kommen, wird vom Schulsystem mit Füßen getreten, da die Wahrheit meistens vorausgegeben wird und man nur noch so ein paar Eckpunkte der Theorien anreißt. Man begnügt sich damit, dass die Schüler von den Theorien gehört haben, die groben Fakten beherrschen und diese bei Bedarf wie eine Schallplatte herunterrasseln können. Um wahre Bildung ist es dem Bildungssystem von Anfang an ohnehin nicht gegangen, was ich dann auch nochmal aufzeigen werde, wenn ich so zur Entstehung der staatlichen Bildung komme. Womit wir bei der Kritik des Bildungssystems angelangt werden. Und jetzt werde ich mich relativ viel auf Kruschka beziehen, der sich auch, der sozusagen als Schüler von Adorno dann relativ viel Kritisches zur Pädagogik geschrieben hat, Mitherausgeber von der Zeitschrift Pädagogische Korrespondenz zum Beispiel. Und mit einem Zitat von ihm möchte ich diesen Teil jetzt auch einleiten. Schüler lernen in der Schule nach wie vor, dass allein Anpassung an die herrschenden Verhaltensregeln den Erfolg garantiere. Und wo dieser trotz der Bereitschaft zur Anpassung ausbleibe, dies ist in erster Linie an persönlichem Versagen hege. Schon die Vorstellung ist merkwürdig fremd, ein Schüler würde von seinem Lehrer verlangen, dieser möge gefälligst dort helfen, so er sich nicht selbst zu helfen weiß. Das sagt Kruschka. Ich werde ihn nachher nochmal kritisieren, weil ich denke, das trifft es nicht ganz. Aber erstmal lässt sich sagen, dass nicht das Wissensbedürfnis und die Neugierde die Triebfedern der Schulbildung sind, sondern Lehrpläne, partikulare Interessen, also von verschiedenen Gruppen, ungestörte Abläufe und Leistungsdruck. Jeder in der Schule, selbst noch der Rektor, unterliegt gewissen Zwängen des Systems und der Konkurrenz. Die Bereitschaft der Lehrer, diesen Irrsinn mitzumachen, der nach Kruschka vor dem Richterstuhl der pädagogischen Vernunft keinerlei Bestand haben könnte, sowie auch die Bereitschaft der Schüler, die Tortur über sich ergehen zu lassen, sich gegenseitig mehr und mehr als Konkurrenten zu begreifen und um die Anerkennung der Autorität durch Leistung und Anpassung zu buhlen, rühren ebenfalls aus diesen gesellschaftlichen Zwängen. Anpassungsleistung und neben Nichtmündigkeit gilt als Haupterfolg der Erziehung. Nicht etwa die von Adorno geforderte Autonomie, das Nicht-Mitmachen ist Ziel der Erziehung und Bildung, sondern das Mitmachen, das Zustimmen und das Einfügen. Die Hauptaufgabe des Lehrers wäre es eigentlich, sich nach und nach überflüssig zu machen, die Schüler zum eigenständigen Nachdenken zu befähigen. Dies wird meistens nicht nur nicht erkannt, also ich will nicht sagen, dass es keine guten Lehrer gibt, aber in den meisten Fällen wird das grundsätzlich nicht erkannt und gänzlich verworfen. Der Lehrer gebärdet sich autoritär und die Schüler wenden sich ab. Es kommt, mit Adorno gesprochen, zu einer falschen Frontstellung. Statt also Lehrer und Schüler ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich die Mündigkeit, geht es im Klassenzimmer der Postmoderne nur noch darum, möglichst wenig zu verstehen, weil das ja cool ist, den Lehrer dumm aussehen zu lassen und sich gegenseitig in den geistigen wie moralischen Abgrund zu treiben, also Stichwort Mobbing oder so. Ergebnis dieser falschen Frontstellung, die es den Schülern nicht ermöglicht, sich in einem Ablösungsprozess von Autorität zu lösen, sie zu verwerfen und letztlich Mündigkeit zu erlangen, ist dann eine Scheinmündigkeit. Also auch diese antiautoritäre Erziehung hat natürlich Macken. Und zwar ist es so, dass Kinder, also mit Autorität meine ich natürlich jetzt nicht irgendjemanden Bösartigen, der schlägt oder die ganze Zeit irgendwie total griescremig ist, sondern halt jemanden, der konsequent ist, also den die Schüler respektieren, dass sie sich nach und nach von dieser Autorität auch ablösen können, dass sie nach und nach zum selbstständigen Denken gelangen. Also erstmal ist eine Autorität natürlich ganz sinnvoll, halt im Sinne von einer konsequenten Respektsperson und nicht im Sinne von einem Lehrer, der auf die Finger haut oder so. Die oben genannte Kritik Gruschkas geht meiner Meinung nach und der Meinung von anderen Menschen auch am Gegenstand vorbei, wenn er diese Entfremdung von Lehrer und Schüler allein in Bezug auf Markt, Kapital und Tausch auffasst. Ich zitiere jetzt mal noch jemand anderen. Denn eine Schule, in deren Kontext es merkwürdig fremd sei, dass ein Schüler den Lehrer um Hilfe bittet, ist eine staatliche bzw. staatlich reglementierte Institution. Scheinkostenlosigkeit, Monopolstellung, Berechtigungswesen und je nach Alter des Schülers Schulpflicht ermöglichen daher, dass das Verhalten der Anbieter vom Unterricht gerade in etatistischer Umgehung der Marktbeziehung abgekoppelt ist von den Bedürfnissen der Nachfrager. Also dass es halt nicht so ist, dass die Nachfrage das Angebot bestimmt, sondern man sich halt durch gewisse etatistische Umgehung, autoritäre Umgehung, diesem Bedürfnis der Nachfrager entzieht. Während die Anbieter, sprich die Lehrer, die Pädagogen, einem ganz anderen, eben bürokratischen Bedürfnis unterworfen werden. Der Autor des letzten Zitates ist Stefan Blankert und er verweist damit darauf, dass die Schule nicht durch die Bedingungen des Marktes, die in der Tauschgesellschaft oder des Kapitals geformt sind, sondern durch die Aneignung des Staates geprägt sind, also dass die Bildung heute größtenteils verstaatlicht ist. Gegen Gruschka sieht er die Schule als eine von der Marktbeziehung abgekoppelte Instanz. Er verweist zugleich völlig zu Recht darauf, dass Gruschka in seiner negativen Pädagogik, also das war so, dass ein sehr bedeutendes Werk von Gruschka, die negative Pädagogik, einen falschen Begriff von Staatlichkeit hat. Also er sagt einen amorphen Begriff, das heißt, dass er den Staat als formlose, einheitliche Masse fasst. Und aus diesem, also Gruschka schreibt zum Beispiel, der Staat sei der ideelle Sachverwalter der gesamtgesellschaftlichen Interessen und verkennt damit halt, dass der Staat nicht dass im Staat auch viele partikulare Interessen, also Interessen von verschiedenen Gruppen und Widersprüchlichkeiten zu fassen sind oder ebenso gefasst werden müssen. Und Blankert meint, dass dieser unzureichende Begriff von Staatlichkeit einen Blick auf ein sehr wesentliches Moment verhindert. Und er schreibt dann, es kommt nicht in den Blick, dass die Okkupation, Okkupation im Sinne von Besetzung oder Aneignung, dass die Okkupation der Schule durch den Staat im Dienste partikularer Interessen stand, die entweder die Möglichkeit der Bevormundung durch die Zwangsschule im Auge hatten oder die Möglichkeit regressiver Umverteilung durch öffentliche Finanzierung der Schule ausschöpfen wollten. Es kommt nicht in den Blick, dass staatliche Schule von Beginn an explizit weniger Qualifizierungsinstanz sein sollte als vielmehr Formierungsinstanz. Damit warf er eine zentrale These auf, die meine zentralen Thesen relativ umgeworfen hat, beziehungsweise ich meine Thesen ergänzt habe an den Schriften Blankarts. Bisher hatte ich kritisiert, dass die Schule ja eine Instanz ist, die Kindern und Jugendlichen vor allem auf den Arbeitsmarkt vorbereiten soll, dafür qualifizieren soll und dass die eigentliche Bildung, also jene, die Schiller und Goethe und so im Blick hatten, dabei untergeht. Jetzt muss man also noch ergänzen, dass die Verstaatlichung von Schule das zentrale Ziel hatte, Kinder und Jugendliche zu formieren, die nach etatistischen Prinzipien, also der Obrigkeit zugewandten, sich auf die Obrigkeit berufenden Prinzipien und nach herrschenden Ansprüchen und Vorstellungen zu erziehen. Sie also vor allem zu etwas zu erziehen, was ins Wunschbild passt. Das erkannte auch schon Lessing in seinem Werk Die Erziehung des Menschengeschlechts, als er schrieb, die Erziehung hat ihr Ziel, bei den Geschlechten nicht weniger als bei dem Einzelnen. Was erzogen wird, wird zu etwas erzogen. Also es geht nicht darum, dass die Menschen sich auch selbst erziehen, sondern dass sie zu etwas erzogen werden. Bildung sollte eigentlich das Ziel verfolgen, die Menschen zur Mündigkeit zu führen, sie zum eigenen Nachdenken anzuhalten die Fähigkeit, eine Reflexion zu entfalten. Doch ist das erste Ziel der Bildung heute nicht Mündigkeit, sondern die Formierung der Kinder und Jugendlichen, was ich dann anhand von Statistiken noch beweisen werde. Die Anpassungsleistung und eine möglichst quantitative Bildung, also eine möglichst vielseitige, das man von allem her gehört hat, als Qualifizierung für den Arbeitsmarkt gilt als Haupterfolg. Das grundlegende Interesse staatlicher Bildung ist nicht etwa den Schüler zum eigenen Nachdenken anzuhalten, ihn zu befähigen, sich nach Kant seines eigenen Verstandes zu bedienen, sondern sich anzupassen, möglichst viel Wissen anzuhäufen ohne groß darüber nachzudenken. Der Lehrer handelt die Themen ab, die im Lehrplan vorgegeben sind, reißt hier und da Eckpunkte von bestimmten Theorien an und belässt es oftmals, nicht immer, bei diesen unverdauten Halboffenbarungen. So bekommt der Schüler zwar eine beachtliche Palette von quantitativem Wissen an die Hand gegeben, das er bestenfalls für lange Zeit auf Nachfrage abrufen kann, aber das eigenständig kritisch reflektierte Denken lernt er auf diese Weise ganz sicher nicht. Also Bildungsinhalte sind, um nochmal mit Lessing zu sprechen, der das schon vor dem 19. Jahrhundert schon geschrieben hat, gleichsam dem Fazit, welches der Rechenmeister seinen Schülern voraussagt, damit sie sich im Rechnen einigermaßen danach richten können. Wollten sich die Schüler an dem vorausgesagten Fazit begnügen, so würden sie nie rechnen lernen und die Absicht, in welcher der gute Meister ihnen bei ihrer Arbeit einen Leitfaden gab, schlecht erfüllen. Also er sagt, dass der Lehrer ein Fazit nur vorgeben sollte, dass sich die Schüler daran orientieren, aber sich doch bitte nicht damit zufrieden geben sollen. Doch nicht nur die Schüler begnügen sich mit diesem vorausgesagten Fazit, sondern leider in den meisten Fällen auch die Lehrer. Da dies eine relativ bequeme Art ist, die Schüler zu dem Ergebnis zu bringen, welches man erzielen wollte, sie durch eigenes Nachdenken auf die gleiche Lösung kommen zu lassen, sie Schritt für Schritt an dieses Ergebnis heranzuführen, würde wesentlich mehr Anstrengungen und auch wesentlich mehr Fehler von Seiten der Schüler auch bewirken. Fehler sind nichts Schlechtes. Auf diese Weise aber, wie Bildung heute passiert, werden die Schüler nicht mündig und der Lehrer macht sich nicht überflüssig, was ja eigentlich seine Hauptaufgabe wäre, sondern im Gegenteil, die Schüler werden einer Scheinmündigkeit aus der Schule entlassen und der Lehrer zementiert sich und seine Rolle als Quelle der Erkenntnis. Der Lehrer versucht den Schüler vor Fehlern zu bewahren, dabei wäre es im Gegenteil, um mal mit Goethe zu sprechen, vielmehr seine Aufgabe, nicht vor Irrtum zu bewahren, sondern den Irrenden zu leiten, ja ihn seinen Irrtum aus vollen Bechern ausschlürfen zu lassen. Also dass die Schüler ihre Irrtümer, ihre Fehler nochmal auf den Grund gehen und sie halt nochmal reflektieren, nochmal neu erörtern. Doch das geschieht leider nur allzu selten. Dieses Humboldtsche Bildungsideal eines autonomen Individuums, das ich eingängig genannt habe, dass das also tatsächlich das Moment ist, welches dem Bildungssystem zugrunde liegt, muss angesichts der Punkte, die ich aufgezeigt habe, als Ideologie enttarnt werden. Die Resultate einer relativ oberflächlichen Halbbildung, ist auch ein Begriff von Adorno, aber auch die meines Erachtens nach falschen Ansprüche an Bildungen, die von Seiten der Eltern etc. gestellt werden, zeigen sich in zahlreichen empirischen Erhebungen, auf die ich jetzt nur mal ein bisschen eingehen möchte. Ich hoffe, man erkennt. Es wurden Eltern befragt, welche Ziele sie denn an Bildung haben, was ihre Kinder lernen sollen. Ganz oben steht Höflichkeit, Ehrlichkeit, Ordentlichkeit, dann Durchsetzungsvermögen, Toleranz, Menschenkenntnis, Sparsamkeit, gesunde Lebensweise, technisches Verständnis, Anpassungsfähigkeit, Freude an Büchern und dann zum Schluss irgendwann kommen Politikverständnis und derartige Dinge. Also von Mündigkeit ist nicht die Rede und die meisten Sachen, die hier aufgezählt sind, sind irgendwelche Konventionen. Und das sind meines Erachtens nach relativ falsche Ansprüche an die Bildung. Wenn natürlich nicht unwichtiger, also das möchte ich ja gar nicht sagen. Dann gab es eine Umfrage zu den politischen Werten. Die wurde im Herbst 2015 durchgeführt und da gaben die meisten Menschen erstmal Frieden an, obwohl die Rede vom Frieden ja auch immer so einen relativ dubiosen Geschmack hat, gerade wenn man sich die derzeitigen Friedensdemos anguckt. Dann Menschenrechte, Demokratie, Freiheit des Einzelnen. Und die Freiheit des Einzelnen sollte eigentlich das oberste Ziel sein, meiner Meinung nach, kommt aber hier mit 32% relativ schlecht weg. Dann ganz am Ende kommen noch so Sachen wie Rechtsstaatlichkeit, die meisten gar nicht mehr als so wichtig erachten. Die Auswirkungen dieser meiner Meinung nach falschen Ansprüche an Bildung zeigen sich dann, wenn man die Schüler befragt. Ja, zuerst mal habe ich hier so eine Statistik. Wie bewerten Sie die vier politischen Systeme? Und es ist jetzt die Anzahl der positiven Bewertungen und es ist nochmal gestaffelt in Eltern aus der Bundesrepublik, Eltern aus der DDR und Migrantenkinder. Und besonders erschreckend an der Statistik zum Nationalsozialismus fand ich, dass die Migrantenkinder ihnen, also die größte Gruppe sind, die ihn als positiv einschätzen, mit 12,7%. Ja, aber halt auch diese restlichen Prozent, zum Beispiel Eltern aus der DDR, die zu 8,4% sagen, der Nationalsozialismus war positiv. Dann die alte Bundesrepublik schätzen relativ, also auch nicht sehr viele positiv ein. Eltern aus der Bundesrepublik selbst mit 44%, was jetzt auch nicht so viel ist. Die DDR schätzen auch zu meinem Verblüffen Migrantenkinder als am positivsten ein mit 15,3%, wo sich ja auch schon eigentlich offenbart, dass die Bildung gerade auch bei Migrantenkindern relativ den Bach runtergefallen ist. Und das wiedervereinigte Deutschland schätzen am wenigsten positiv Eltern aus der DDR ein und das zeigt halt auch, dass ja, viele dann auch die DDR wahrscheinlich noch bevorzugen würden, was relativ traurig ist. Ja, die Wissensfragen zu allen Systemen, das sind Anteile richtiger Antworten gegeben worden. Da wurden zum Beispiel 6 Fragen zum Nationalsozialismus gestellt und da schnitten Nicht-Migrantenkinder jetzt am besten ab, Migrantenkinder ein bisschen schlechter, an vielen Sachen liegen kann. Gesamt wurden 60% gaben richtige Antworten, was meiner Meinung nach sehr wenig ist. Also 60% gaben richtige Antworten den Nationalsozialismus betreffend. Zur Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung gaben gesamt nicht mal die Hälfte richtige Antworten. Dann zu DDR-Fragen 44%. Bundesrepublik nach der Wiedervereinigung, was ja eigentlich ein relativ Zeitalter ist, was nicht lange her ist, gaben gerade mal 36,7%. Richtige Antworten und allgemeines Geschichtswissen ergaben auch nur 60% richtige Antworten. Also ich habe das mal so ein bisschen an der geschichtlichen Bildung festgenagelt. Man könnte das in sehr vielen anderen Bereichen machen. Diese eingangs erwähnte Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung hat sich zum Beispiel die Deutschfähigkeiten zum Ausgangspunkt gemacht, die sie sehr schlecht einschätzen. Hier ist nochmal so eine direkte Frage. Was wurde unmittelbar nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten abgeschafft? Knapp 46% sagten die Grundrechte, knapp 24% die Reichsmark, die Wehrpflicht und die Reisefreiheit, also teilweise relativ groteske Antworten, ja, kam wahrscheinlich im Geschichtsunterricht nicht gut weg. Und dann gibt es ja immer die Ausrede, ja, die Kinder lesen das irgendwo im Internet und da gab es eine Frage, woher beziehen sie ihr Geschichtswissen überwiegend und da gaben 82% an aus dem Schulunterricht. Und ja, wenn diese Statistiken, die ich eben gezeigt habe, ein Resultat des Schulunterrichts sind, dann schreit das ja förmlich nach einer relativ schlechten Qualität, zumindest erstmal den Geschichtsunterricht betreffend. Ja, ich möchte jetzt zum letzten Punkt des Vortrags kommen, auf den ich mehr oder weniger bis jetzt hingearbeitet habe durch die anderen Punkte und zu dem, wie ich finde, die Statistiken einen relativ guten Einstieg geben. Betitelt ist der folgende Abschnitt bewusst mit einem provokanten Slogan, die Bildungskrise der Gegenwart. Der Begriff Bildungskrise ist, wie ich eingangs erwähnt hatte, einer, der durchaus Aufsehen bei Pädagogen, Sozialarbeitern etc. jeglicher Art erzeugen kann, soll und in gewisser Weise auch erzeugen muss. Es klingt immer etwas nach Skandal, wenn jemand im Begriff ist, von Bildungskrise zu reden. Doch ist der Begriff mehr als eine schlichte Provokation, um Aufsehen zu erregen. Vielmehr habe ich ihn gewählt, da ich tatsächlich der Meinung bin, dass wir uns in einer solchen Krise befinden. Und ausschlaggebend für die Diagnose sind nicht etwa Ergebnisse von PISA-Studien, Zahlen von Studienabbrechern oder ähnliches, sondern vielmehr möchte ich die Diagnose hinsichtlich der gegenwärtigen, vor allem politischen und gesellschaftlichen Situation fassen. Ich meine, dass der wohl deutlichste Ausdruck, das gewaltigste Symptom dieser aktuellen Krise jenes ist, dass es jetzt immer mehr verbreitet, dass man die eigene Meinung als absolut setzt, egal wie unvernünftig die auch immer sein mag. Ich denke, jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, verbringt man mal so ein bisschen Zeit in sozialen Netzwerken, vor allen Dingen in den Kommentarspalten dort, wird man relativ schnell fündig oder relativ schnell einen Kommentar finden, der von Unvernunft geradezu strotzt, eventuell unter die Gürtellinie geht oder gar schlimmere. Also wenn man sich Kommentare zum Beispiel jetzt hier lokal unter der OTZ durchliest zum Thema, was weiß ich, Flüchtlinge oder sonst was, dann findet man eigentlich regelmäßig Kommentare, die ganz weit unter die Gürtellinie gehen. Genau, in den allermeisten Fällen versichern sich die Verfasser derartiger Kommentare schon in ihren Kommentaren mit dem Bezug auf die unantastbare eigene Meinung gegen Anfeindungen. Am Ende oder am Anfang stehen dann meist Sätze wie: Jeder hat eben seine Meinung und das ist eben meine oder ist nur meine Meinung. Spätestens aber, wenn man dann die Zeitverschwendung begeht, auf solche Kommentare zu antworten, sich es gar herausnimmt, diese unantastbare eigene Meinung für objektiv falsch hinzustellen und zu erklären, was denn daran objektiv falsch sei, wird man schnell erleben, wie das virtuelle Gegenüber nunmehr aggressiv und umso verbissender auf die eigene Meinung rekrutiert, um sich der Kritik zu entziehen. Meine Meinung, deine Meinung, richtig und falsch existieren nicht mehr, nur noch verschiedene Meinungen. Hier fügt sich dann auch diese genuin linke Sprechorttheorie ein, die ja ebenfalls keine Wahrheiten mehr kennt. Und es gibt ja dann nur noch bestimmte Wahrheiten. Also die Wahrheit kennt man nur noch im Plural als Wahrheiten. Es gibt nicht mehr die Wahrheit. Und irgendwie hat ja jeder recht. Es kommt halt drauf an, auf welchen Sprechort er seine Meinung formuliert. Also völliger Irrsinn eigentlich. Jegliche Kritik wird sofort als narzisstische Kränkung erlebt. Und eine vernünftige Diskussion oder gar ein vernünftiges Streitgespräch sind gar nicht mehr auszudenken. Also man denke sich mal das Ding aus, man geht auf eine AfD-Demo und versucht ein vernünftiges Gespräch anzufangen. Eine wertschätzende, kritische Kommunikation miteinander, wie sie Goethe, Schiller und Co. als so elementar begriffen, kommt nicht mal mehr ansatzweise zustande. Gerade das Internet eröffnet dabei eine gewaltige Möglichkeit, sich eigentlich mit anderen Personen auszutauschen, sich neues Wissen anzueignen, sein Wissen zu überprüfen, sich vielseitige Quellen ranzuziehen. Aber man gewinnt so den Eindruck, dass der Großteil der Menschen, zumindest der, der aktiv auf sozialen Netzwerken ist, dass es im Großteil nur noch darum geht, den anderen in Kommentarspalten fertig zu machen, sich Gleichgesinnte zu suchen und sich der eigenen Meinung nur noch zu versichern. Eine Diskussion darüber, wie die Verhältnisse zum Wohle aller und nach den Maßgaben der allgemeinen Vernunft einzurichten seien, kommt nicht mal mehr ansatzweise auf. Und diese Versessenheit auf die eigene Meinung, die zunehmende Kritikunfähigkeit, schlagen sich natürlich auch im Politischen wieder. Als Eingangsbild habe ich Donald Trump gewählt, weil ich denke, dass er die Unvernunft ganz gut personifiziert. Die Menschen wählen nicht mehr die Parteien, die vernünftige Lösungen versprechen oder vorschlagen, wie mager die unter den gegebenen Bedingungen auch ausfallen mögen, sondern die Parteien, die das eigene Ressentiment, also die eigenen Vorurteile, mal so gesprochen, am besten bedienen können. Kein Wunder also, dass eine AfD wohlwollend in diesen gesellschaftlichen Tenor einstimmt und sich prompt ins Parteiprogramm schreibt: Ändern Sie nicht Ihre Meinung, ändern Sie die Politik. Damit gaben sie nicht nur all jenen, denen die eigene Meinung als absolut gilt, einen Slogan, sondern zugleich auch eine politische Heimat. Aber nicht nur in Deutschland hat diese Problematik beängstigende Verbreitung erfahren, sondern auch in anderen Ländern stehen Menschen und Parteien an der Spitze des Staates oder zur Wahl, die keinerlei Restvernunft mehr anbieten können. Aber die es sehr wohl verstehen, sich als dauerbeleidigter Individualist aufzuspielen und alle chronisch zu kurz gekommenen hinter sich zu vereinigen. Das Prinzip gegängeltes Kind und mächtiger Vater in einem, das ist das Erfolgsrezept von Erdogan, Putin, Trump und Co. Also dass sich auf der einen Seite so dauerbeleidigt hinstellen, so von der ganzen Welt gegängelt, und auf anderer Seite aber auch als Machtperson, die endlich mal die Mittel hat, auch gegen die aufzuteilen, die ihn ständig gängeln. Genau. Dieses diffuse Recht darauf, so zu sein, wie man nun mal ist, sich bloß nicht und auf gar keinen Fall zu verändern, spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle. Also Erdogan beruft sich auf dieses Recht immer wieder. Er sagt auch, er möchte sich überhaupt nicht verändern und er ist halt so, wie er ist. Und das hört man ja auch ganz oft von AfD-Wählern, die AfD wählen, weil sie nun endlich mal ihre Meinung sagen. Die gegenwärtige Bildungskrise manifestiert sich also nicht in den Ergebnissen von Studien, sondern schlägt sich in den jeweiligen Wahlergebnissen nieder. Die wahre Krise ist nicht, dass die Menschen weniger Faktenwissen besitzen oder dass die Allgemeinbildung abnimmt, wobei das natürlich auch Probleme sind, diesmal zu erörtern und nachzuweisen bedürfte, sondern vielmehr, dass die Menschen sich in ihrem Halbwissen eingerichtet haben. dass viele und immer mehr Menschen die eigene Meinung als absolut setzen und dass die vernünftige Verständigung mehr und mehr verunmöglicht wird. Kritikunfähigkeit, falsche Zufriedenheit mit oberflächlicher Bildung und die Unfähigkeit, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und nach den Maßgaben der Vernunft zu handeln und schließlich noch die zunehmende Unfähigkeit, durch eigenes Nachdenken auf befriedigende Lösungen zu kommen. Überhaupt die ganze Annahme, jede Meinung sei irgendwie richtig und es gebe ohnehin keine Wahrheit mehr, das ist der Charakter und das Wesen der Bildungskrise der Gegenwart, meiner bescheidenen Meinung nach. Damit ich mir jetzt nicht den Kritikpunkt einhole, ich sei voll unkonstruktiv und würde die ganze Zeit nur meckern, möchte ich auch ein paar pädagogische Perspektiven geben und zum Abschluss noch einige Anregungen geben, wie man diese Bildungskrise versuchen kann einzudämmen, zumindest etwas. Zuallererst gilt es, sich damit Adorno zu halten und den Menschen die Einsicht in die Verhältnisse zu ermöglichen, die sie zurichten, die sie in Unfreiheit und Unmündigkeit halten. Ihnen also den gesellschaftlichen Charakter und die Art der kapitalistischen Vergesellschaftung offen zu legen, so gut es geht. Weiterhin gilt es, die Schüler früh über demagogische Tricks mit Horkheimer zu sprechen, aufzuklären, sie über selbige zu unterrichten und sie dazu befähigen, sie zu durchschauen. Also die meisten Politiker, die ich eben genannt habe, sei es Trump, sei es Björn Höcke, sind durch und durch Demagogen, die die ganze Zeit mit sehr demagogischen Parolen um sich schmeißen. Und wenn man Kinder relativ früh darin unterrichtet, so eine Demagogie zu durchschauen, zu kritisieren, dann wäre das schon viel gewonnen. Viel gewonnen wäre auch, wenn es gelänge, Lehrkräfte und Pädagogen dazu begeistern zu können, die Schüler mehr Fehler machen zu lassen und ihnen nur Richtlinie und Unterstützer zu sein, auf dem Weg durch eigenes Denken auf Lösungen zu kommen. Wohl wäre es auch wünschenswert, wenn man die Schule, um nochmal in Gedanken Adornos aufzugreifen, mit einer Art Wahldifferenzierung ausstatten würde. Das heißt, mit einer facettenreichen Differenzierung auch nochmal innerhalb der Fächer selbst, sodass der Schüler seine Unterrichtsinhalte selbst wählen könnte, nach den Maßgaben seiner Neugier, seines Interesses und seiner Wissbegierigkeit heraus. Es wäre auch schon sehr viel gewonnen, wenn man alle pädagogischen Kräfte noch mehr dafür sensibilisieren könnte, den Schüler als Individuum zu begreifen und nicht als Objekt der eigenen Lehrtätigkeit, also was ich auch ganz oft erlebe, tatsächlich auch mal selber die Schulbank drücke, dass es halt oft so ist, dass die Lehrer erstmal ihre Methoden ausprobieren und wenn das nicht klappt, dann halt Frontalunterricht und ja, die Schüler sind dann halt irgendwie eine homogene Masse, das Objekt der eigenen Lehrtätigkeit und ich quetsche da mein Wissen schon irgendwie rein. Wichtig ist auch, dass man weiterhin versucht, mit Menschen im Gespräch zu bleiben. Damit meine ich nicht mit einem Björn Höcke, mit irgendwelchen Redelsführern, Demagogen oder Ideologen, sondern mit denen, die noch nicht endgültig dem Ressentiment und der Unvernunft verfallen sind. Auch dass man miteinander im Gespräch bleibt, sich gegenseitig kritisiert und weiterhin bereit ist, auch eigene Thesen zu verwerfen, wenn man merkt, dass diese so nicht haltbar sind, ist eine elementare Forderung an jeden von uns, also dass man halt Kritik auch bereit ist anzunehmen und nicht sofort sich gekränkt fühlt, auch mal eine harte Kritik anzunehmen. Das ist eine Forderung an jeden, der die Hoffnung auf eine bessere Zukunft noch nicht vollends aufgegeben hat. Und um zu schließen, meine ich, dass es der größte Fehler ist, den man machen kann, vollends zufrieden mit dem Vorhandenen zu sein und sich selbstgefällig auch mit seinem eigenen Wissen zu begnügen. Dann bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit und jetzt ist Raum für eine Diskussion, für Kritik, für Anregungen, was immer euch auf dem Herzen liegt.